Sag mir wer, wenn nicht ich, schau sie kriegen kalte Füße. Ihr habt recht, man hip-hop-technisch ist der Süden eine Wüste. Aber scheiß drauf, guck ich mach Verzweifel nicht zum Lebenszweck und wisch mir vor dem Einrappen den Sand zwischen den Zehen weg. Tja, ich krieg euch Limsa noch zu Boden. Ich hab Spaß an meinem Job, so wie ein schwuler Proktologe. Und du fühlst dich in der Booth wie ein Kellner ohne Arme. Komm ruhig her, Mann, es ist besser, das mal selber zu erfahren. Ich sag es jedem jetzt, andere Leute warten nur, reden nur, komm wir starten durch. Es ist Showtime, komm auf mein Niveau, mein Freund, das ist Leben pur. Die Szene bleibt beschissen, wenn nicht jemand was dagegen tut. Ich mach Meisterwerke aus ein paar Wörtern, mein scheißer Fälle machen Partner. Seh ich aus wie ein Surfer, guck mein Talent, schließt mir hier jetzt Türen auf wie ein Pförtner. Ich nehm das Mic und schrei es hier jetzt extra laut für die Hörer. Sag mir wann, wenn ich jetzt, sag mir wo, wenn ich hier, sag mir wer, wenn ich ich. Wie kann sowas passieren? Halt die Hand auf, ich rap für mein Ego, das ist grenzenlos. Denn ich schreibe eine Zeile und ihr Punker geht die Wände hoch. Sag mir wann, wenn ich jetzt, sag mir wo, wenn ich hier, sag mir wer, wenn ich ich. Wie kann sowas passieren? Halt die Hand auf, ich rap für mein Ego, das ist grenzenlos. Denn ich schreibe eine Zeile und ihr Punker geht die Wände hoch. Das hier ist Musik, Kleiner, ich mach das hier wie keiner. Ich schreibe eine Leine, geht die Wände hoch wie Free Climber. Scheiß drauf, steig aus, werd Model oder Designer. Ihr könnt mich jetzt voll sülzen, aber mich verbiegt keiner. Soll ich mich dümmer stellen, als ich bin, damit auch die Idioten zu mir kommen und sagen, shit, es ist ein Hit, es ist sick, schau wie ich's bitte. Ich mach ein Album ohne Anglizismen und die Rapper schauen mich an, als wär ich der Antichrist. Antwort, danke bitte, keine Kommentare mehr. Das letzte Mal, dass ich was draufgegeben hab, ist Jahre her. Heute ist die Lage sehr anders und sie sagen, yeah, du schaffst es, Junge, doch heute hab ich keine weiße Fahne mehr. Ich kann nicht schlafen, hab die Nacht noch in den Knochen und ich brauch pro Tag mehr Kaffee als der Kasper in der Woche. Schau mich an, ja, ich bin geläutert ohne Panik, doch ich sag mir selbst, verdammt, ich mach es heute oder gar nicht. Sag mir wann, wenn ich jetzt, sag mir wo, wenn ich hier, sag mir wer, wenn ich ich. Wie kann sowas passieren? Halt die Hand auf, ich rap für mein Ego, das ist grenzenlos. Denn ich schreib eine Zeile und ihr Punker geht die Wände hoch. Sag mir wann, wenn ich jetzt, sag mir wo, wenn ich hier, sag mir wer, wenn ich ich. Wie kann sowas passieren? Halt die Hand auf, ich rap für mein Ego, das ist grenzenlos. Denn ich schreib eine Zeile und ihr Punker geht die Wände hoch.